Sie piepelt die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Ladies and Gentlemen, the show is about to begin. You're watching me, hanging by a string this time. Don't easily, climax of a perfect life. Ooh, watching me, hanging by a string this time. Don't easily, the smile worth a hundred lives. If there's lessons to be learned, I'd rather hear my damn words in verse. So tell you something that I found, that the world's a better place when it's upside down. Boy, if there's lessons to be learned, I'd rather hear my damn words in verse. So when you're playing with design, don't come running to my face when it burns. I smile out. Doch du bist nicht du. Du

ins Ohr, bleibt im Kopf. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste Küche im ganzen Land? Das Küchenatelier Eschbach und Edmonds in Lahr. Schwarzwaldstraße 93. Musterhaus Küchen, Fachgeschäft. Küchen ganz persönlich. Wake up to your radio. Stand by for audio. Nachtschwärmer Spezial. All personnel stand by. Scanning for broadcast frequency. Frequency locked to 1-0. Nachtschwärmer. Redirecting power to transmitters. Start message for carbon-based life forms. Starting message. Greetings, Earthlings. We are at the beginning of a new century. The beginning of a new age. Let us guide you into this unknown future by looking back at the years that have passed. Ladies and gentlemen, the journey begins. Ein fesselndes Programm. Showtime. This is a journey into music and sound. Ja, 1925. Nachtschwärmer wird einiges vor heute. Ein paar 90er Spezials. Spezials. Ja. Radio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Baby, it's the last time we ever fall in love. Even though I said enough, I wanna hold on to if love is true like we never did before. It's the last time I fall in love. Even though the heavens above, I wanna hold on to if love is true like we never did before. Before, before, before. Super Flo Rida Spezial. Ja, Baby, it's the last time. Ah, ja. Heute ist er früh dran. Hey, Baldi! Yeah. Ja, grüß dich. Eigene Begrüßung hat er schon. Hallo, Al. Ja, willkommen, Al. Warum sagst du das nicht gleich? Ja. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Nein, Leute, macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Power Radio. Feel a thing from my head down to my toes. But what does it always Ja, fragt der junge Richter in Oberkirch seinen ergrauten Kollegen aus Offenburg, hey, ich habe da einen Schwarzbrenner, der Zwetschgengeist produziert hat. Wie viel soll ich ihm wohl geben? Der Kollege, auf keinen Fall mehr als 4 Euro pro Liter. Ja, die Pitbull Oriental Version. Wir haben Freitag, hier geht's ins Wochenende. Jeden Freitag Action pur, ohne Netz und doppelten Boden. Krieg. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy. Bang. Freitag. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Just the Night und so weiter. Dabei wird da alles drin. Cascada, Bon Jovi, Tattoo, Britney Spears und so weiter. Earl, ich hatte ihn vorher gleich mal zusammenstauchen müssen, hat er wieder rumgespielt hier. Earl, was gibt's? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ja gut, mach du mal Stimmung, okay? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Los geht's. Und ja, super. Action. Und Action. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track. Yankees mashup 4. Hit Radio Ur, mein Radio. Today's Hit Music, Lemon Radio. Musiker. No! Super. Und nach dem Werbeblock kommt unser erster 90er Spezialmix. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Für eine Pause sollte man immer einen guten Grund haben. Werbung. Gleich.

now step this way. Make the move now, face the day. For what you had is what you missed. Hand in hand, you know you wish. Take a chance now, step this way. Make the move now, face the day. For what you had is what you missed. Hand in hand, you know you wish. Immer noch 90er Spezial und ich habe gerade noch mal einen Anruf bekommen. Wir sollten das noch mal bringen. Ein schwerer Unfall L98 Offenburg Richtung Goldscheuern nach der Abfahrt Schutterwald. Anscheinend ist Vollsperrung und die Umleitung ist über Langhorst. Also bitte Umgebung fahren. Down. 90er Spezial, später noch mehr davon. Say kids, what time is it? Der Wahnsinn, der unbeschreibliche Wahnsinn. Turn the beat back. Weg mit der Langeweile. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Cool. The hottest remix and party break DJs from Germany. DJ play out. The Corporation, baby. Oh, yeah. Check this out. Check this out. Gangnam Style. Erl, ich warne dich. Er spielt hier wieder rum. Aus alten Tagen, ne? Sissy Pension. Wow! Ein Spezial-Mashup. Kurz nach 20 Uhr. Willkommen! Wer sich nur zugeschaltet hat. Hier sind die Diskussionen ohne Ende in Gange. Oje, oje, oje. Große Familienkonferenz bei Bandys. Im Bandi-Haushalt wird es jetzt drastische Kostenreduzierungen geben. Oh nein, oh nein, oh nein. Hatte wieder seine Rechnungen bekommen. Oh, diggity dog, diggity ja, boo. Ja. Peck, peck, peck. Vielleicht bist du irregeleitet durch den opulenten Luxus unseres Heims. Aber glaubt mir es oder nicht, wir sind pleite. Nun gut, ich weiß, ich habe schon oft gesagt, dass wir pleite sind und ihr habt tapfer weitergeprasst. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, den Gürtel enger zu schnallen. Also Peck, auf was kannst du verzichten? Offensichtlich auf den Orgasmus. Ja, ja. Into bass. Keep the frequency clear. Bass! We're gonna do a song that you never heard before. Was ist hier noch? Wollt ihr mich vereiben? Oh, no! Bass. Give me a funky ass bassline. Bass, bass, bass, bass line. Ja, Nachtschmal, ihr hört richtig, Fancy auf Freestyle gemacht. Und da danke ich dem Mike aus Schutterwald, der hat es mir gemacht. Musik. is a test of the emergency broadcast system. I know you're gonna dig this, dig this, dig, dig, dig this. Ja, super, Lady of Ice Pansy. Hier geht's ins Wochenende. Disco Dancing Great. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! Spezial, eh? Du hast mich. Du hast mich. Mal gucken, ob ich so hinkriege, in einer tiefen Stimme. Du hast mich. Nochmal eine aktuelle Verkehrsmeldung nach Schwemmer. Auf der B294 Hausach Richtung Wolfach ein Auffahrunfall. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Ja, heute haben wir noch ein paar so Spezialitäten nach Schwemmer. Jetzt haben wir erstmal 20 Uhr und 11. Jeden Freitag Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Klick. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy. Bang. Freitag. So, man kann sich nicht vorstellen. ZZ Top mit ABBA. Hier, bitteschön. And I swim and I watch you make show my place.

now can lead to a whole lifetime of happiness. Ja, 20.24 Uhr nach Schwemmer. Willkommen! Hier ist das Warm-up fürs Wochenende. Genau. Und ihr seid ja vollkommen richtig. Auch wenn einem immer stört, dieser größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ah, jetzt hat er so große Sprüche drauf. Er hat schon wieder 6-Pack-Packung schon wieder leer. Hey, kann ich dich mal was fragen? Weißt du noch den Namen dieser niedlichen kleinen Cheerleaderin, auf die ich so scharf war, bevor ich besoffen neben dir aufwachte? Oh ja, den kenne ich. Ich erinnere mich sogar an den Reim, den damals alle über sie verbreitet haben. Wenn du dich besaufen willst, kauf dir Brandy. Wenn du einen Tripper willst, wende dich an Sandy. Ah, ja, genau. Ja. Jetzt hast du es wieder. Wir befinden uns in der früheren DDR. Unterhalten sich zwei Gefängnisinsassen. Fragt der eine, weshalb bist du denn hier? Ich bin Fahrradhändler und habe Erich Honecker den Rücktritt angeboten. Und, was hast du angestellt? Jetzt habe ich den Draht verloren. Ich bin Fahrradhändler und habe einen Rücktritt. Okay, was hast du angestellt? Ich habe Erich Honecker durch ein Fernrohr beobachtet. Ach nein, ehrlich? Ja, aber da ist noch nichts Schlimmes dabei. Sagt der andere, ja schon. Aber bei mir hängt noch ein Gewehr darunter. Dankeschön. Dankeschön. Haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen Nacktschwärmer. Erzählt einer dem anderen. Letztens hat mich ein Bekannter gefragt, warum meine Ehe nach so langen Jahren immer noch gut läuft. Ich habe geantwortet, weil wir zweimal pro Woche Sex haben. Ehrlich? Ja, ich dienstags und meine Frau donnerstags. Hier geht's halt ins Wochenende. Ja, ist ja der Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Party-Alarm! Check this out. Is cancer when I say rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. It's a passion. This is cancer when I say rhythm is a dancer.

Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Kali Chaps ein Spezial hier. Back in time. Stop. Play it. Das ist der Power ins Wochenende. so schön. Ja, dankbar, wenn irgendjemand jetzt den Stecker zieht. Namenlos komisch. 2TV Radio. Radio. Das wird ein heißer Herbst. Sag ich doch. Milli Vanilli Spezial aus guten alten Tagen, ne? Absolute Spitze, ja. Corona aus den 90ern mit Kesha und Rihanna. Hey! Das ist der Power ins Wochenende! It's my life. Ja, Freitagabend mit Power ins Wochenende. Al, hast du was dazu zu sagen? In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Dankeschön, Al. Yes, rocks. Ja, ja, ja. I'm looking for rock, the inner Wahnsinn, ne? Led Zeppelin, The Rolling Stones, Run DMC. Das inspiriert mich nach Schwärmer. Dann machen wir noch was dazu, ne? Okay? Ja. Heavy Metal. Yeah. Lady Gaga on AC/DC. Just put your paws down, 'cause you were born this way, baby. Erwähnt AC/DC und Lady Gaga. So, das war ein kleiner Ausflug in die Rockwelt. Hey! Hitradio Ohr. Ja! Das rockt! Ja! Einfach näher dran. Einfach näher dran!

Das geht so. Zu jedem London gibt es einen Buchstaben. Und wenn ihr das Wort Bacardi zusammenbringt, bekommt ihr eine 0,7 Liter Flasche Bacardi gratis. Und da ist Sammeln und Tauschen angesagt nach Schwemmer. Und dass das interessant wird, bis 24 Uhr, jeder Longdrink nur 2 Euro. Yeah, genau. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Singleparty im Codex als Vorausschau. Und morgen in einer Woche Hangover After a Holiday Edition. Und nach 23 Uhr geht's ja live wieder über den Kanal, hier über Hitradio Ohr, direkt aus dem Codex. Ihr wisst Bescheid. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Anschnallen, Leute! Macht euch auf was gefasst! Anschnallen, ja, genau. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Power Radio. Spitzmäßiger Cutting Crew mit David Guetta. Ja, diese Woche war ja bei Stefan Raab. Yay, ja, super. Yeah. Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Also nur. wait and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll blow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance! Crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly! When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Hört es? Lady Gaga ist auch da drin. Super. 21.24 Uhr nach Schwimmer. Heiße Diskussion wieder. Al hat sein zweites Sixpack angebrochen. Ja, Kelly, das ist halt dein Daddy. Das ist nicht mein Daddy, das ist mein Vater. Ah ja, du hast recht. Jetzt kommen wir zu der Kartenverlosung. Zwei Karten für das Abendrot-Festival am 21. Freitag in EK2er auf dem Festgelände der Viehweide. Neben Top-DJs und Satme Sound werdet ihr ja auch eine riesen Laser- und Feuershow sehen. Alles klar. Mehr Informationen unter www.abendrot-festival.de. So, Nachtschema, ihr müsst per Mail mir schreiben, weil der Gewinner oder die Gewinner bekommen per Mail Antwort. Meine Frage, die ist so einfach wie billig. Und zwar auf studio@hitradio-ohr.de per Mail schreiben. Aber nur, wer auch wirklich dahin will, ja? Freitag, 21., also nächsten. Okay, wo befindet sich Hitradio Ohr? In welcher großen Kreisstadt? Das reinschreiben bitte, das möchte ich wissen. Al, kündige das an. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln, jetzt kommt das Gewinnspiel. Ja, habe ich schon gesagt. Also, in welcher großen Kreisstadt befindet sich Hitradio Ohr? Das Studio. Das auf studio@hitradio-ohr.de. Und dann sind es mehrere, muss man halt auslosen. Und ihr bekommt dann Bescheid. Under pressure, huh? Göttlich, absolut göttlich. Lady Gaga, Vanilla Ice, David Bowie, Wahnsinn. Waking up. Are you ready to party? Here comes the night's entertainment. Oh mein Gott, ist es jetzt vorbei? Aber ich habe eine neue. Die heißt Calm. Hey girl, ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ich kam in dein Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. Girl, damit ich deinen Namen weiß, hast du gesagt, dass du Carmen heißt. Zwei, drei Piccolo liegen.

Genesis und Cat Perry. 21:33 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Zwei kleine Kinder sitzen im Sandkasten. Kommt die Mutter angerannt und fragt, um Gottes Willen, was macht ihr denn da? Wir machen Sex. Ach so, ich dachte schon, ihr raucht. Ja. Verkehrte Welt, hä? Der Song ist göttlich, natürlich. Eh? To a part. Hey, hey, hey, that's what I say. Hey, hey, hey, that's what I say. Hey, ein Name noch. Beim TV-Quiz. Ein Kandidat kommt mit seiner Antwort gut über die Runden und er steht nun vor der entscheidenden Frage, die ihm das große Geld bringen sollte. Ist Ihre Frau rasiert? Der Kandidat fasst sich grübelnd an den Kopf. Dann nehme ich meinen Telefonjoker und rufe meinen besten Freund an. Der muss es wissen. Zustände sind das. That's what I say. I like how it feels. That's what I say. I like how it feels. That's what I say. I like how it feels. Hey, hey, hey. I like how it feels. That's what I say. I like how it feels. That's what I läufst kalt den Ring runter. Super stark. Ah, da habe ich eine Mail bekommen aus der Schweiz vom Dani Bühler. Wenn ich mal in die Schweiz komme. Super, Dani. Viele Grüße in die Schweiz. Übrigens, Facebook-mäßig, Charlie 2000, in Worten geschrieben. Also nicht Zahlen, nur Worte. Da bin ich bei Facebook. Und bei Wer kennt wen, da ist mit Zahlen und Worten. Besuch mich mal nach Schwemmer auf diesen Seiten. I like I do. Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. The dark side. The dark side. The dark side. The dark side. The dark side. Reach out, touch base. Someone to be your friend. Someone.

to the house nation. Bombay, it's time to change your mind. A powerful new force is about to hit this city. So, hier ist der nächste 90er Spezialmix. der 90er. Schon, das waren ja so mehr die Dance-Szene aus den 90ern. Reflect, Quicksilver, Faithless und so weiter, Future Breeze. Wir haben kurz vor 22 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Okay, ich ziehe den Regler runter. Ey, Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Fahr mit, Freundchen. Hey, du da, wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! Let's go. Hier ist das Warm-up-Programm fürs Wochenende. Hier ist auch Party im Studio. Mein Freund Al ist wieder leicht betucht. Mit zwei Sixpacks ist das natürlich kein ganz normal. Al, erzähl uns mal was von deinem Schuhverkäuferleben. Ein Tag im Leben eines Schuhverkäufers. Und Action! Kommt eine Frau rein? Die spricht nur ausländisch. Dann zeigt sie auf die Schuhe. Ich zeige auf die Tür. Sie zeigt zum Himmel und haut mir ihr Knie in den Sack. Ich hab der Bär los vom kosmischen Ausmaß. Friday, Dance Party, Dance Party. Radio! Oh, oh, oh. Ich krieg mich nicht mehr. Stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Now pump the ball, the jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. Now pump the ball, the jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. Get up, stand up, put your hands up. If you got the feeling, jump up past the ceiling. Muscle is a bump, my stomach's fucking drunk. Yeah, I'm muscle in the eye. And then I think I'm from feeling drunken, empty and drunk. And I got more rhymes than the cops. Sure enough, I got rocks from the kids from the hills. Where's my mom and my pop? I can't make it down, I can't make it down. So get out your seat and jump around. Jump around, jump up, make it down. Jump around, hey. Jump around, jump up, make it down. Jump up, jump up, make it down. Jump, jump, jump. House of Pain, Kesha, Technotronic um 22:06 am Freitagabend. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll blow to the extreme. And ice MC. Fan through a lot of stage and watch the trunk like a hair. So watch the speaker that booms. I'm killing your brain like a... Warte mal, ich hab da wieder was Rockiges. Sollen wir mal bringen? Our whole universe was in a hot dance state. But nearly 14 billion years ago, expansion sought a way. Body out of five.

canzone. Sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Prendimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Ma sotto il mazzo, almeno noi ci amiamo. Ladies and gentlemen, Hit Radio. Hier geht's ins Wochenende. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. Oh, Charlie.

Erlebe jeden ersten Sonntag im Monat die faszinierende Badausstellung von Pfeiffer und Mai von 13 bis 17 Uhr im Industriegebiet in Offenburg-Elgersweier. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Was heißt hier Spaniensblüten? Die müssten mal meinen Garten sehen. Neugestaltung, Pflege, Dachbegrünung, Teich, die Bäume, Sträucher, Beete, zauberhafte Blumen. Alles von Pflanzenzentrum Rösch in Aachen. Für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Aachen direkt an der A5. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. So, Nachtschwimmer. Jetzt nochmal diese Werbung fürs Codex. Da ist immer Donnerstag, Freitag, Samstag ab 22 Uhr geöffnet. Heute ist Mini-Rock-Party. Und wer bis 24 Uhr Mini-Rock kommt, erhält 10 Euro Freiverzehr. Ja. Digimetric am Mischpult. Den hören wir dann auch live übers Radio, kurz nach 23 Uhr. Klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag Buchstaben-Bingo. Zu jedem Longdrink gibt es einen Buchstaben. Und wer den Namen Bacardi mit dem Buchstaben hat, bekommt eine 0,7 Liter Flasche Bacardi. Und bis 24 Uhr Longdrinks nur 2 Euro als Sonderangebot. Yeah! Ah, manchmal die Zeit vergeht, 22.49 Uhr. Nächsten Freitag Single Party im Codex und morgen eine Woche Hangover After Holiday Edition. Geht auf die Seite Codex. Codex-Club.de. Ja, so ist es, so ist es. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Ja, und hier ist euer Charlie 2000. Der einzige Grund, sich diesen Schwachsinn hier anzutun, ist doch die geheime Hoffnung, wer kennt diesen Mann? Zwischen 26 und 74 Jahre alt und scheint geistig stark verwirrt. War zweimal Automatenaufsteller des Monats im Pupasch und Furzpölter. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Dankeschön, Oliver Kalkofe. Ja! Immer wenn es Feierabend ist, dann fällt mir ein, was ich alles vergessen habe. Aha. Thank you. allen schönen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mich auf meiner Seite besuchen, www.charlie2000.de. Und da sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wirk in Wien. Dann braucht ihr nicht extra suchen. Allen ein schönes Wochenende. Wochenende. Und wie gesagt, die Exzesse steigern sich bei mir bei Bandys. Spürst du, wie erregt ich bin? Nein, Al. Es ist wie immer. Wenn du erregt bist, spüre ich gar nichts. Dieser Oliver Kalkofe hat noch was loszuwerden. Bevor er einen dicken Hals kriegt, bitte, Oliver. Übrigens dem einzigen Mann, bei dem man vom Zuhören schwanger werden kann. Ein Moderator, der meiner Ansicht nach ja übrigens rezeptpflichtig sein sollte, weil er konstant die zulässigen Schleim- und Laberwerte überschreitet. Der Action-Freitag. Knallharte Männer, knallharte Action. Der Action-Freitag. Immer freitags. Ja, Nachtschwimmer, das war's dann langsam. Schöne Woche, bis kommenden Freitag. Und Al, du hältst mich jetzt zurück. Sag mir einen guten Grund, warum nicht? Weil du sonst rausfliegst. Most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Ende der Schallplatte. Bitte bringen Sie den Tonarm in die Ruhestellung. In die Ruhestellung. Again, and the sun will rise, open up your eyes, surprise, just a blink of an eye. I try to be positive, yo, a fighter, so fight, wake up and live. Everything's gonna be alright. My life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence as time just moves on, you can hear it though, but I'm playing my favorite songs. I miss you much, I wish you'd come back to me, you see I'd wait a lifetime cause you're my destiny. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. In vielen arabischen Ländern haben heute wütende Muslime massiv demonstriert. Ziel waren vor allem US-Einrichtungen. Im Sudan wurde auch die deutsche Botschaft attackiert. Hintergrund ist ein Video, das den Propheten Mohammed beleidigt. Es war schwer, nach dem Freitagsgebet einen zentralen Brennpunkt der Unruhen in der islamischen Welt auszumachen, weil in der gesamten Region wütende Massen gegen die USA und gegen die Beleidigung des Propheten Mohammed demonstrierten. Vielerorts wurden nicht nur amerikanische Botschaften, sondern auch kulturelle Einrichtungen und Zweigstellen amerikanischer Ketten angegriffen. In Tunesien wurde eine Schule angesteckt, im Libanon waren es Schnellimbisse. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden mindestens 7 Menschen getötet und zig verletzt. Aus